WDR 3 Hörspiel. Mit Dominik Josic herzlich willkommen und ich verspreche Ihnen, es wird spannend in den nächsten knapp 50 Minuten. Heute erwartet Sie im Hörspiel ein richtiger Psychothriller, in dem es um die Frage geht, wie weit das Vertrauen in Internetbekanntschaften gehen darf und wann aus einer vermeintlichen Freundschaft einseitige Manipulation wird. Im Mittelpunkt steht Josie, die ein dunkles Geheimnis mit sich rumträgt, über das sie mit ihren Freunden nicht sprechen kann. In einem Internetchat aber vertraut sie sich einer Frau namens Claire an, die zunächst einen vertrauenswürdigen Eindruck macht, doch dieser Schein trügt. Geständnisse. Ein Hörspiel von Melissa Murray. Aus dem Englischen von Hubert von Bechtolzheim. Regie Annette Kurt. Was du empfindest, ist Schuld. Schluss damit. Du musst dich fragen, was das ganze Gewühl in Schuld empfindest, ist Schuld. Schluss damit. Es bringt nichts. Du musst dich fragen, was das ganze Gewühl in Schuld nutzt. Sich schuldig zu fühlen. Es bringt nichts, sich schuldig zu fühlen und sich zu schämen. Wach auf, Josie. Wach auf, Josie. Du hast nur das eine Leben. Und was machst du draus? Du hast nur das eine Leben. Und was machst du draus? Na, und? Hast du ihm Druck gemacht? Hast du ihm gesagt, dass wir einfach zu wenige sind hier im Büro? Was hat er gesagt? Und hast du ihm die Idee mit dem Lieferplan gesteckt? Deine Idee, Christine. Ist doch nicht so wichtig. Also, was hat er gesagt? Er hat mich gefeuert. Oh, der Mistkerl. Da müssen wir Plan B durchziehen. Von einem Plan B weiß ich nichts. Ich finde vermutlich einen anderen Job. Bis zum Monatsende darf ich noch bleiben. Und das war's? Er setzt sich an die Luft und du sagst Ja und Amen? Warum lässt du dir das gefallen? Hat er überhaupt einen Grund genannt? Er hält mich für faul und inkompetent. Er sagt, dass ich kein Interesse an meiner Arbeit habe und dich alles tun lasse. Was machen wir denn jetzt mit dir? Nichts. Alles okay. Der Job ist mir egal. Das ist genau der Punkt. Dir ist einfach alles egal. Sieh nur mal in den Spiegel, wie du rumläufst. Du gibst einem dauernd einen Korb, wenn man dich nur auf einen Drink einladen will. Wo sind deine Freunde? Wo ist deine Familie? Man kann nicht so für sich leben. Tue ich ja nicht. Ja, das Internet. Aber das ist doch kein Ersatz, Josie. Du weißt doch nie, wer die Person am anderen Ende ist. Außerdem ist es traurig. Also ich find's echt traurig. Man ist, wie man ist. Man darf sich einfach nicht dafür schämen. Gebrauch deinen Kopf, Josie. Man ist, wie man ist. Man darf sich einfach nicht dafür schämen. Hast nur das Gebrauch eine deinen Kopf, Josie. Du hast nur das eine Leben. Was machst du draus? Und was machst du draus? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns treffen. In der realen Welt, wie es so schön heißt. Was meinst du? Du kommst ja wie gerufen. Wir müssen reden. Ja, wir müssen über den Kühlschrank diskutieren. Hast du dir in letzter Zeit mal dein Fach angesehen? Soll das eine Kunstinstallation werden oder so? Oder ein kleines Heimlabor zur Produktion von Penicillin? Ja, es geht aber nicht nur um dein Zeug da drin. Es geht einfach überhaupt nicht mehr, verstehst du? Du rührst keinen Finger für irgendwas. Du isst nie mit uns. Hast du vielleicht irgendeine Essstörung? Ist es das? Nein. Also ich sag's dir ganz klar. Entweder verbessert sich die Lage nächsten Monat massiv oder du bist draußen. Hm. Ich muss gehen. Hör mal bitte. Wenn du irgendwie Probleme hast, wenn du... Du bist doch deprimiert, das sieht ja ein Blinder. Ich will dich nicht belabern, aber wenn du reden willst, dann kannst du... Ich muss weg. Es ist 8:30, du kannst nicht schon ins Bett gehen. Ich gehe aus. Die geht aus? Naja, es gibt immer ein erstes Mal. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns treffen. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns treffen. In der realen Welt, wie es so schön heißt. Was meinst du? Wir trinken ein Glas zusammen. Einfach so. Hast du dir mich so vorgestellt? Nein. Keine Ahnung. Jemand im Büro meinte im Internet, ich meine, Leute, mit denen man da in Verbindung kommt, machen einem meistens was vor. Ich meine, du könntest auch ganz anders sein. Ach, du besprichst das im Büro? Nein, ach, um Himmels Willen. Das war ganz allgemein gesagt, bei irgendeiner Gelegenheit. Ich habe mit niemandem über uns gesprochen. Trotzdem ist ja gar nicht falsch. Ich zeig dir meinen Führerschein, alles schwarz auf weiß. Ich bin Claire Fleet. Lass doch, ich habe ja nicht gemeint, dass du... Schon in Ordnung. Da, sie selbst. Wir müssen uns trauen können. Hast du vielleicht auch irgendwas? Nur meine Kreditkarte. Ja, auch gut. Hm. Die sieht aber schwer geschont aus. Du müsstest mal meine sehen. Verkratzt, verbogen, abgegriffen. Finde ich mutig von dir, dass du es riskiert hast zu kommen. Also, cheers. Cheers. Was hat dich veranlasst, das Internet zu benutzen? Ich meine, www.wahregeständnisse.com, erzähl mal. Da läuft ja jede Menge Schwachsinn ab, hm? Wie sie Kolleginnen im Büro ein Bein gestellt oder mit ihrer Schwägerin geschlafen haben, in der Art. Sie tun zerknirscht. In Wirklichkeit ziehen sie eine Show ab. So als sie lieben für das, was sie angerichtet haben. Bei dir war es anders. Dein Geständnis kam von innen. Stimmt. Das Internet habe ich benutzt. Ich habe das Internet benutzt, weil ich wollte nur vermeiden, dass jemand schockiert zu sehen, dem du deine Geschichte erzählst? Ja. Für sowas gibt's Therapeuten. Du bist aber nicht ein Therapeut. Nein, mir geht's wie dir. Ich bin auch nur eine Überlebenskünstlerin. Cheers. Hm. Wie war denn das Echo auf deine Geschichte? Es haben sich mehr Leute geäußert, als ich gedacht hätte. Die meisten waren... Nein, ein paar waren okay. Ein oder zwei. Religiöse Menschen zumeist. Zu denen zähle ich nicht. Du warst die Einzige, die begriffen zu haben schien. Streich schien. Ich habe begriffen. Ach. Du bist nicht gut drauf, hm? Die Sache nagt an dir. Ja, manchmal denke ich mir... Ja, sprich drüber. Du weißt genau genommen schon alles. Echt? Irgendwie nicht ganz das Wahre, in einer Bar darüber zu reden. Du hast ihn geliebt? Ja, ich habe ihn geliebt. Und ab ging's durch die Mitte? Hm. Es war praktisch eine vorgezogene Hochzeitsreise, weil er nach der Hochzeit gleich seinen neuen Job antreten musste. Also fuhren wir... Nach Rom. Ja. Ein glückliches, junges Paar. Ja. Aber wie glücklich wir wirklich waren. Ach, das bringe ich gar nicht mehr zusammen. Und dann? Dann, es war wie ein Film. Die Szene läuft wieder und wieder ab. Ich habe eine Straße überquert und wende mich um, um ihm etwas zu sagen. Und plötzlich kommt etwas auf mich zugerast. Und dann weiß ich erst wieder, dass ich auf dem Trottoir lag. Und aus irgendeiner Schnittwunde am Kopf ran Blut. Und ich weiß nicht, wie lang ich da lag, bevor ich ihn sah. Er rührte sich nicht, aber er gab ein Geräusch von sich. Ein widerliches Geräusch. Widerlich? Er hatte mir das Leben gerettet. Er hatte mich nach vorne gestoßen und dafür den ganzen Aufprall abbekommen. Ich konnte mich nicht bewegen, um ihm zu Hilfe zu kommen. Ich war unter Schock. Na, du musst ja gedacht haben, er ist tot. Wenn es nur gewesen wäre, ehrlich gesagt. Gut. Sehr gut. Sie haben uns in einem Flugzeug zurückgebracht. Wochen danach. Sie haben ihn sofort ins Krankenhaus geschafft. Da hat er dann 6 Wochen lang gelegen. Sie haben es auch hinbekommen. Mehr oder weniger. Dass er sich wieder bewegen konnte und so weiter. Er war es nur nicht mehr. Er war ein anderer. Inwiefern? Total kaputt. Er hat immer so geweint. Hat meine Hand nicht mehr losgelassen, wenn ich bei ihm war. Man konnte ihn mit nichts aufheitern. Er verstand gar nichts mehr. Ein Witz, ja? Also wenn man einen Spaß zu machen versuchte. Er nahm immer alles total wörtlich. Er wollte dich immer noch heiraten? Alle wollten's. Meine Familie, seine Familie, die Lokalzeitung, alle wollten ein Happy End. Also. Hast du dich verzogen? Bist verduftet? In einer Staubwolke verschwunden? Ich gehe nicht mehr zurück. Willst du noch einen Wein? Ich bin erleichtert, dass ich es dir erzählt habe. Beziehungsweise überhaupt jemandem. Warum wolltest du mich eigentlich treffen? Ich bin Journalistin und mache fürs Fernsehen eine Doku-Soap zum Thema unverzeihliches Verhalten. Im Ernst? Ach, was? Obwohl es gar keine schlechte Idee ist. Erst, was du über die Sache denkst, danach Interviews mit ihm, seiner und deiner Familie. Bitte, bitte, bitte nicht. Und sie wissen alle nicht mal, wo du steckst. Unglaublich. Fast grandios. Ach was. Reine Feigheit. Etikettier's um. Was? Es war mir ein Vergnügen, das Treffen mit dir. Wir bleiben aber in Kontakt, oder? Lass dir die Haare schneiden, hör auf Fingernägel zu kauen und zieh dich etwas besser an. Alles gar nicht so schwer. Das war meine Abschiedsarie. Ich nehme das Taxi da und pass auf dich auf. Gut, mach ich. Im Übrigen, ich würde dich gern wiedersehen. Josie, wow, sieht toll aus, dein Haar. Ja, und morgen erlebst du mich in einem neuen Fetzen. Das kann nur eines bedeuten. Irrtum, Christine. Du hast dich verknallt. Es hat gefunkt. Irrtum. Ach, wie schön. Du blühst endlich etwas auf. Du hörst dich wie meine Mutter an. Und die mag ich nicht. Da kommt sie endlich raus aus ihrem Schneckenhaus. Und als erstes beißt sie. Oh, der Boss. Gehst du nicht ran? Immer ich. Sprich du mit ihm. Okay. Guten Morgen. Ja, Mr. Matthews. Ich verstehe das. Es soll nicht wieder vorkommen. Hab deine Mails kommen. Danke. Du hast meine Ratschläge offenbar ganz wörtlich genommen. Hab deine Mails bekommen. Danke. Dein Friseur. Du hast meine Ratschläge offenbar ganz wörtlich genommen. Beim Friseur lässt man ja neuerdings ein Heidengeld. Und dass du dir eine Bluse aus Wildleder leistest, gratuliere. Als Kind habe ich mir immer eine mit Franzen dran gewünscht, wie sie die Cowboys getragen haben. Soll mich freuen, wenn unser Treffen für dich ein Wendepunkt geworden ist. Eine Schulter, an die man sich lehnen kann, ein freundschaftliches Ohr. Gib nur Acht, dass du nicht zu viel hineinliest. Du durchlebst eine nervenaufreibende Phase, in der du dich vor fremdem Einfluss hüten musst. Wenn das klar ist, warum sollten wir uns nicht wieder treffen? Ich habe Samstagnachmittag Zeit. Ich treffe dich um 3 Uhr vor dem Eingang zur U-Bahn-Station Themseufer. Ich grüße dich, Claire. Es gibt Londoner, die immer hier gelebt, aber die Themse nie wirklich wahrgenommen haben. Sieh dir das an. Bist du in London aufgewachsen? Norfolk. Der Anblick von hier ist doch einfach herrlich. Ein wildes Stilgemisch, beliebig in die Gegend gepflanzt. Und trotzdem strahlt es Harmonie aus. Wahrscheinlich, ja. Ah, es kotzt dich alles an und du langweilst dich. Du fragst dich, warum dieses bescheuerte Wesen dich an dem bescheuerten Fluss entlang schleppt. Nein. Es ist nur, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bist du Lehrerin oder sowas? Ich habe einen Job in einem Autosalon. Ah. Aber nicht schlecht geraten. Ich habe mal als Lehrerin gearbeitet. Rat mal weiter. Du bist 35. 32. Ah. Zwilling. Jungfrau. Deine Lieblingsfarbe ist... Blau. Schwarz. Von allem, was ich beim letzten Mal von mir gegeben habe, erinnerst du dich woran am besten? Wenn du die richtige Antwort gibst, lade ich dich zu einem Tee und einer Ingwerschnitte ein. Das war, als du... Ja, als du gesagt hast, du seist eine Überlebenskünstlerin wie ich. Daran musste ich noch oft denken. Ich versuchte mir vorzustellen, dass dir was Ähnliches passiert ist wie mir. Und dann sehe ich dich vor mir und... Ja, du bist okay. Ist das die richtige Antwort? Ich gehe davon aus, dass du Ingwer magst. Warum bilde ich mir ständig ein, zu wissen, was du brauchst? Willst du meine Geschichte hören? Ich weiß nicht. Ich möchte nicht, dass du... Ob du meine Geschichte hören willst? Ja oder nein? Ja. Und schau nicht weg, wenn der unangenehme Teil kommt. Ich war verheiratet. Nach 3 Ehejahren wurde ich durchaus zum allgemeinen Entzücken schwanger. Ich segelte nur so durch meine Schwangerschaft, buchstäblich. Wir hatten ein Segelboot, das ich geliebt habe. Jedenfalls setzten die Wehen pünktlich ein. Und dann kam der Hammer. Das Baby war nicht gesund, würde es nie werden. Was ist schiefgelaufen? Schwerer genetischer Schaden. Häufigkeit 1 zu 1 Million. Die Kleine brauchte jede Menge Fürsorge. Hingabe. Ihre Lunge frei zu bekommen, ihre kleinen Hüften zu massieren. Jedes Zimmer war mit einem Babyalarm ausgerüstet. Wo man sich aufhielt, konnte man das leiseste Wimmern hören. Oh mein Gott. Marks Unterstützung war übermenschlich. Weißt du, was er getan hat, als ihm klar wurde, dass mir das über den Kopf wuchs? Er hat seinen Job aufgegeben und mich dafür arbeiten lassen. Er wurde Hausmann und Pfleger. Er hat die Kleine aufrichtig geliebt und ich habe mir immer eingehämmert. Er liebt sie, er liebt mich. Und sie ist schließlich ein Teil von mir. Nichts ging mehr. Ich bin abgehauen, schockiert. Entschuldige. Kein Problem. Nach der allgemeinen Werteskala ist es schlimmer, ein krankes Kind als einen kranken Liebhaber zu verlassen. Das akzeptiere ich. Wie ging es weiter? Alkohol? Selbstmitleid? Ich habe mich im Spiegel angestarrt, um herauszufinden, was nicht stimmte mit mir. Vor 3 Jahren habe ich das letzte Mal mit Marc telefoniert. Der arme Mann. Ja. Du solltest dein Gesicht sehen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Josie. Hey. Ich weiß ziemlich gut, was du empfindest. Aus eigener Erfahrung, du fühlst dich schuldig. Hast Gewissensbisse. Ekelst dich vor dir selbst, gehst mit Selbstmordgedanken spazieren. Aber nicht für immer. Egal wie, wir kriegen es letztlich hin, uns die Schulden zu erlassen. Du isst ja gar nichts. Mhm. Schmeckt's nicht? Doch, bestens. Mit anderen Worten, eines Tages fühlt man sich tatsächlich okay? Ja. Wenn man nicht vorhat, unterzugehen, schwimmt man eben. Der Mensch ist sehr stark. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Wir müssen uns ernst nehmen. Du bist wie ich. Du bist vom Stamm der Rücksichtslosen. Die Ratte, die das sinkende Schiff verlässt. Einverstanden? Einverstanden. Woraus sich die Frage ergibt, wie geht's weiter? Welchen Gebrauch mache ich von dieser Selbsterkenntnis? Wie gehe ich damit um? Ich weiß es nicht. Wirst du mir helfen? Na klar. Ich gehe zum Betriebsrat. Da kannst du Gift drauf nehmen. Der Kerl wird sich noch wundern. Was ist denn los? Dass er dich an die Luft gesetzt hat, war schon hart. Aber Disketten, Schreibpapier, blöde Andeutungen. Ich bin keine Diebin. Jeder lässt doch mal eine Kleinigkeit mitgehen. Jeder. Er hat dich gefeuert, Christine? Im Ernst? Freitag ist der letzte. Wenn ich keinen Stunk mache, bekomme ich das bessere Zeugnis. Oh Mann. Jetzt sitzen wir beide im gleichen Boot. Was? Du musst doch auch am Freitag gehen. Also, Mr. Matthews hat mich gefragt, ob ich noch 1, 2 Wochen weitermachen würde. Moment mal. Einen kleinen Moment. Wollen wir mal kurz nachdenken. Wie hat er denn eigentlich erfahren? Ich meine, hast du mit ihm über mich gesprochen? Hast du ihm irgendwas gesagt? Wie käme ich denn dazu? Du warst immer sehr nett und gut zu mir. Stimmt, ist mir nur so rausgerutscht. War nicht so gemeint, verzeih mir. Du findest einen besseren Job. Das ist das erste Mal, dass ich gefeuert werde. Der Job hier stinkt mir wie Rattenscheiße, das kannst du mir glauben. Tu ich. Dann war ja das private Treffen mit dem Boss erfolgreich. Glückwunsch. Dann war ja das private Treffen mit dem Boss erfolgreich. Glückwunsch. Ich würde die Geschichte nur nicht zu sehr personalisieren. Gut möglich, sie hat dich bevormundet, diese Bürokollegin, und war heuchlerisch und was nicht noch. Aber kommt es darauf an? Was zählt ist, dass sie dir im Weg stand und du sie weggeräumt hast. Und obendrein hast du dir noch eine spezielle Beziehung zu deinem Boss eingehandelt, die ihm sogar erst einmal unbehaglich sein wird. Erwarte nicht, dass er dir in nächster Zeit als Strahlemann gegenübertritt. Menschen haben durchaus gemischte Gefühle gegenüber Menschen, die andere verpfeifen, auch wenn sie ihnen nützlich sind. Bei dem Wort verpfeifen sehe ich dich zusammenzucken, weil du ein durchaus unschuldiges Geschöpf bist. Ich helfe dir mit ihm, keine Sorge. Aber erst einmal gucken wir uns im Nahbereich um, okay? Ich habe den Eindruck, dass deine Mitbewohner einen kleinen Tritt brauchen könnten. Ich habe vergangene Nacht von einem Segelboot geträumt. Gutes Zeichen. Alles Liebe, Claire. Von meinem Segelboot geträumt. Gutes Zeichen. Alles Liebe, Claire. Hast du dich geärgert über mich? Ich bin müde, ich will nach Haus. Ich hab ja nicht gesagt, ich mache es nicht. Ich glaube nur, du huschst zu sehr, generell. Spielst du jetzt die Heulsuse? Ich sage doch nur... Ja, was sagst du? Dass ich... Können wir uns nicht irgendwo hinsetzen und reden? Nein. Wenn ich das einfach so mache mit meinen Mitbewohnern, wie du dir das denkst, das kann juristische Folgen haben, wenn da was schief geht. Die Leute starren uns an. Aber dir ist ja alles egal. Ja, stimmt. Ich weiß ja, dass du es gut meinst. Irrtum. Ich meine mit mir. Jetzt sage ich noch ein Wort und dann bin ich verschwunden. Hörst du zu? Ich höre zu. Wenn Menschen egoistisch handeln, liefern sie Entschuldigungen dazu. Sie stehen mitten in dem Trümmerhaufen, den sie aus anderer Leute Leben gemacht haben und sagen, sie hätten es nicht gewollt. Vergiss die Entschuldigung. Man richtet weniger Schaden an, wenn man bewusst im eigenen Interesse handelt. Dann hast du dich nämlich entschieden. Und jetzt wach auf. Oder dreh dich auf die andere Seite und schlaf weiter. Das war's. Claire. Du hättest ihn mit voller Absicht unter den Lieferwagen stoßen sollen. Das wäre eine Lösung gewesen. Oder eher dich. Ich lass dir die Pflanze da. Danke, Christine. Es ist schade, dass du gehst. Du wirst mir fehlen. Zu spät. In Zukunft wirst du an einem Schreibtisch mit 3 Schubladen sitzen. Großer Schritt nach oben, Mädchen. So, das wär's. Kann ich dir was runtertragen helfen? Nein. Und heute Abend gehst du mit dem Büro einheben? Mit meinen Freunden, ja. Alles Gute und pass auf dich auf. Du findest einen besseren Job, garantiert, aber das weißt du ja selbst. Auf Nimmerwiedersehen, Schätzchen. Ach, du... Was war denn das? Nichts weiter, Mr. Matthews. Kleiner Abschiedsgruß. Josie, warte mal. Das Bad habe ich geputzt, falls du das meinst. Mann, darum geht's nicht. Deine Schwester ist da. Wer ist da? Ich Ich hätte anrufen sollen, weiß schon. Aber dann habe ich gedacht, probier's einfach. Kriegst doch sonst wieder nur eine Absage. Stimmt. Josie sagt gern mal was ab. Ich habe gerade zu Mary hier gesagt, dass mir die Bude gefällt. Ein paar Wände einreißen. Ein Oberlicht rein, das wird's bringen. Wir können uns nur nicht vorstellen, dass der Besitzer sich in Unkosten stürzt. Nein? Hallo, Süße. Kein Kuss übrig für deine große Schwester? Willst du mir nicht dein Zimmer zeigen? Hat sie das Aufräumen immer noch nicht gelernt? Josie, Josie. Komm schon, hm? Großer Gott, das ist ja tatsächlich ein Chaos hier. Ich glaube, ich mache erst mal das Fenster auf. Was willst du hier eigentlich? Wie hast du überhaupt meine Adresse gefunden? Genügt doch, dass ich da bin, oder? Ich wollte dir heute Abend eine Mail schicken, dass ich's tue, ja. Dass du was tust? Den Hausbesitzer anrufen. Du wirst also den Hausbesitzer anrufen? Und ihm sagen? Und ihm sagen? Dass Mary... Die sympathische, nette Krankenschwester und ihr Liebhaber... Er ist gar nicht ihr Liebhaber. Weiter... Ich sage ihm, dass die beiden mit Drogen handeln und sein Haus als Basis benutzen und dass ich vorhätte, das der Polizei zu melden. Er wird mit Panik reagieren. Weil ihm nicht zum ersten Mal Strafe droht. Wie hast du das eigentlich rausgefunden, dass er Dreck am Stecken hat? Das war ein Kinderspiel. Jedenfalls wird er um jeden Preis verhindern wollen, dass du zur Polizei läufst. Und du konntest, dass du nicht bereit bist, weiter in einer Lasterhöhle zu wohnen. Ende des Monats sind die beiden draußen. Was bleibt ihm anderes übrig? Von da an wohnst du allein hier, ohne Mieterhöhung, versteht sich. Nach einem halben Jahr bietest du ihm an, das Haus zu kaufen. Er wird darauf eingehen. Warum? Wir machen ihm ein ordentliches Angebot. Mit dem Entschädigungsgeld aus deinem Unfall, das du dir vermutlich unter den Nagel gerissen hast. Warum? Warum willst du mir dabei helfen? Allein, dass du das so siehst, macht mich schon glücklich. Merkst du nicht, dass ich mich manchmal sehr einsam fühle? Ich weiß nicht. Ich kenne mich nicht aus mit dir. Am Montag ist Feiertag, langes Wochenende. Wie wär's mit einem Ausflug an die Küste? Bestens. Wir könnten ein Segelboot mieten. Anstrengend? Wir brechen die Arme ab. Von dem bisschen Gerudere? Dann tu aber mal was für deine Fitness. In Stevens Familie waren alle Fischer. Aber für ihn kam das nicht in Frage. Er spielt die Gitarre. Hätte sich sonst die Hände ruiniert. Aber er war gut. Wovon sprichst du? Von Steven. Meinem Verlobten. Fehlt er dir? Als Mann. Fehlt dir deiner? Ich sah ihn immer vor mir. Wie er verhärmt, aber mit einem Ich-lass-mich-nicht-kleinkriegen-Blick in die Welt guckt, durchaus anziehend. Kann ich dich was fragen? Claire? Nur zu? Vermisst du sie? Musst du viel an sie denken? Du sprichst vermutlich von meiner Tochter. Etwas unsensibel, wie? Denkst du, wir können uns alles um die Ohren hauen? Wir sind im selben Boot. Ich wollte mich für das fabelhafte Wochenende bedanken. Ich wollte mich für das fabelhafte Wochenende bedanken. Ein Fitnessstudio habe ich bereits gefunden. Nicht weit vom Büro und ich kann früh morgens hin. Läuft überhaupt alles recht gut. Der Boss behandelt mich einwandfrei anders. Ich habe mir neue Aufgaben zugelegt. Im Haus läuft alles nach Plan. Neil trägt's mit Fassung, Mary spricht von gerichtlichen Schritten. Aber im Klo hört man sie weinen. Soll sie. Ich habe die besseren Karten. Ich bin ein anderer Mensch, seit ich dich kennengelernt habe. Habe einen klaren Kopf, keine Selbstmordgedanken mehr. Ich sage zu mir, was ich getan habe, war das Letzte, hundsgemein. Und ich bin eben auch nur ein Mensch. Ich kann zwischen beiden Versionen hin und her wechseln. So viel und so oft ich will. Danke für deine Freundschaft. Du hast gesagt, wir können uns kommendes Wochenende nicht treffen, weil du deine Wohnung etwas herrichten musst. Hab ich nicht vergessen. Aber könnte ich dir nicht dabei helfen? Love, Josie. Love, Josie. Ja. Love, Josie. Über Nacht bleibe ich aber nicht hier. Obwohl ich Farbe an sich gern rieche. Wohin willst du denn? Ins Hotel. Komm zu mir. Ich habe ja jetzt die ganze Wohnung. Wir könnten... Haben wir die nächste Phase eigentlich schon besprochen? Nächste Phase? Oh. Von was? Ich glaube, ich mache mal kurz Pause. Oh, mir tun die Arme weh. Du machst weiter. Kommandier mich hier nicht rum. Bist du schlecht drauf? Sag mal, wenn du dir mal kurz klar machst, wie du dich in den letzten 6 Wochen verändert hast, wie würdest du das beschreiben? Erwachsen werden. Sich eine Hornhaut zulegen. Ich hätte ihm nicht viel genutzt. Auf längere Sicht. Es war nicht mehr Steven, der da im Rollstuhl hockte und sich Kinderprogramme ansah. Seinen Eltern hätte das natürlich gut in den Kram gepasst. Hätten eine kostenlose Krankenpflegerin gehabt. Aber was hat sich meine Mutter gedacht? Wie konnte sie das zulassen? Mütter lieben doch angeblich ihre Kinder. Ich wollte es nicht glauben. Sie ist ein Miststück. Bist ja auch eins. Müssen wir das immer wieder durchkauen? Reden ist wichtig. Du gehst zu einem Treffen der anonymen Alkoholiker und sagst, Hallo? Ich heiße Claire und ich bin Alkoholikerin. Und schon bist du auf der Siegesstraße. Zeit für deine nächste Phase. Du musst dein Publikum vergrößern. Es genügt nicht, dass du es mir erzählt hast. Vor eine Gruppe bringst du mich nicht. Das habe ich nicht nötig. Das habe ich auch nicht gemeint. Sondern? Mal überlegen. Deinen Boss? Hast du eine Ahnung, wie er reagieren würde, wenn du ihm deine Geschichte erzählst? Das mache ich nicht. Und wie wär's mit Mary und Neil? Sie irgendwo auf einen Drink einladen und ihnen die Wahrheit verpassen? Das wäre reinigend. Hör auf! Aber das ist es doch. Dass du deine Geschichte akzeptierst und am Ende einen Triumph feierst. Kannst du es nicht endlich mal lassen? Die Geschichte ist für mich erledigt. Ich habe die Wohnung für mich, ich habe den Job für mich. Ich bin okay. Ich bin der Meinung, dass du zu Hause anrufen solltest. Du solltest mit deiner Mutter reden, ihr sagen, wo du steckst. Was kümmert dich eigentlich meine Mutter? Ich hab's versucht. Einmal vor Jahren. Ich habe ihn aus heiterem Himmel angerufen. Was hat er gesagt? Die Sätze kamen total geschreddert raus. Nichts Zusammenhängendes wie Reibkäse. Armer Kerl. Ich muss mich eher munter angehört haben. Munter, aber nicht oberflächlich. Besonnen. Das macht es ihm umso schwerer. Was denkst du, gab es zu berichten? Keine Ahnung. Ich hatte das lokale Blatt abonniert, um auf dem Laufenden zu bleiben. Es kam immer freitags mit der Post. Und was stand drin? Ich bin keine Hellseherin. Die Todesanzeige. Willst du sie lesen? Was? Die Todesanzeige meiner Tochter. Ich habe sie immer bei mir. Ich halte sie mir immer vor Augen, wenn meine Entschlossenheit einen kleinen Schwächeanfall bekommen hat. Danach weiß ich wieder, wer ich bin. Ich war auf der Beerdigung. Der Sarg war größer, als ich erwartet hatte. Ich hatte sie ganz schön lange nicht mehr gesehen. Kinder wachsen schneller, als man denkt, auch Kinder wie sie. Mark tat das einzig Richtige und forderte mich auf, an seiner Seite zu stehen. Niemand kannte natürlich die Spielregeln für einen solchen Fall. Die Gesichter der Leute allerdings sprachen Bände. Sie konnten sich nicht satt sehen an mir. Der arme Mark. Hinterher wollte er stundenlang mit mir reden, streiten, Sex haben oder sonst was. Ich sagte ihm, ich müsse weg und dass ich ihn anrufen würde. Noch am Abend oder spätestens am nächsten Tag. Hast du nicht getan? Nein. Ich werde meine Mutter nicht anrufen. Kommt nicht in Frage. Oder dass ich dort aufkreuze. Nummer 6. Rockway Cottages. Stimmt's? Woher hast du ihre... Hast du etwa schon mit ihr gesprochen? Ich weiß nie genau, was ich als nächstes mache. Das gehört zum Spiel. Du bist verrückt. Klinisch oder umgangssprachlich? Du musst mir auf der Stelle versprechen, dass du nicht mit ihr reden wirst. Gar nichts muss ich. Du versprichst es! Vorher verlasse ich deine Wohnung nicht. Doch. Du verlässt sie und zwar auf der Stelle. Das Miststück bist du! Solange du mir versicherst, dass ich dir trauen kann. Meine einzige Riesenbitte an dich ist, dass du meine Familie in Ruhe lässt. Dass du meine Familie in Ruhe lässt. Dafür tue ich alles. Dafür tue ich alles. Was soll ich tun? Sag es mir. Love, Josie. Ich sage es Ihnen nicht zum ersten Mal, dass dies nicht der Platz für persönliche E-Mails ist. Es ist ein Notfall. Trotzdem. In der Zentrale wären Sie bestimmt interessiert, festzustellen, wie Sie Ihren Computer benutzen. Sie gehen zu weit. Ich habe mir eine feine, gar nicht so kleine Liste von Websites ausgedruckt, die Sie gern besuchen. Was? Sie kleiner Perversling. Was soll das? Oh, ich fühle mich nicht ganz wohl. Kann ich heute Nachmittag freimachen? Aber... Und morgen? Ja. Wahrscheinlich ist das eine gute Idee. Aber am Montag ist dann alles wieder in Ordnung. Alles. Selbstverständlich, Boss. Hallo. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Sie sind Mark Fleet? Warum? Habe ich einen Preis gewonnen oder sowas? Sie sind Claires Ehemann. Was wollen Sie? Kann ich hereinkommen? Was wollen Sie? 5 Minuten von Ihrer Zeit. Entschuldigen Sie das Durcheinander. Jenny ist mit den Kindern im Park und inzwischen sollte ich eigentlich Ordnung schaffen. Warten Sie, ich mache Ihnen auf dem Sofa Platz. Setzen Sie sich doch. Und jetzt erzählen Sie mir, wer Sie sind und was Sie wollen. Wer ist Jenny? Meine Lebensgefährtin. Und Sie haben Kinder? Zwillinge, 2 Jungen, 18 Monate alt. Und Sie sind eine Freundin von Claire? Mhm. Steckt sie in Schwierigkeiten, oder was? Ich muss verschiedene Dinge wissen. In erster Linie, ob es stimmt, was sie mir erzählt hat. Worüber? Über ihre Tochter. Mein Gott. Laut Claire hat sie und ihre Tochter verlassen. Ich verstehe nicht, was diese Fragerei soll. Ich habe nicht die geringste Lust, mich über Claire zu unterhalten. Gehen Sie jetzt bitte. Woher kennen Sie sie? Sprechen Sie, dann spreche ich auch. Ich wüsste nicht, worüber. Wirklich nicht? Auch recht. Wie geht es ihr? Ich verschwinde wohl besser, bevor Ihre Lebensgefährtin zurückkommt. Ich weiß immer noch nicht, wer Sie sind. Weiß Claire, dass Sie mit einer anderen Frau zusammenleben? Das dürfte Sie wenig interessieren. Vielleicht. Ich kann mir gar nicht denken, dass sie hier gelebt haben soll. Richten Sie ihr etwas aus von mir. Sagen Sie ihr... Ja. Nichts weiter. Nur, dass ich Ihren Namen mit auf den Grabstein unserer Tochter gesetzt habe. Claire und Mark, Ihre liebenden Eltern. Das richten Sie ihr bitte aus. Okay. Und lassen Sie sich bitte hier nicht wieder blicken. Das Kapitel ist abgeschlossen. Haben Sie zu Claires Zeit nicht ganz anders ausgesehen, als sie kennengelernt hat? Verschwinden Sie. Du hast also nichts weiter rausgebracht. Und damit gar nichts in der Hand, womit du mich unter Druck setzen könntest. Nein, nichts. Du Ärmste. Gut, damit wären die Machtverhältnisse soweit geklärt. Nun zu dir. Komm, Josie, spuck's aus. Ein volles Geständnis? Wenn ich's dir sage, versprichst du mir dann, dass ich verspreche gar nichts. Okay. Wir hatten ein Sparkonto. Ein gemeinsames für die Hypothek. Seine und meine Eltern hatten je 7.000 Pfund spendiert als Basis. Das war keine Kleinigkeit für beide. Als wir aus Italien zurück waren und er im Krankenhaus lag, war nie mehr die Rede davon. Und dann die Versicherung, das zog sich ewig hin, bis die zahlten. Und da habe ich das Geld von unserem gemeinsamen Konto auf meines überwiesen. Das ist alles. Den letzten Goldzahn rausgebrochen. Warum sagst du sowas? Kann ich dich irgendwo absetzen? Ich habe mich neu orientiert im Leben. Und das verdanke ich dir. Ich will nicht mehr umkehren. Ich will nicht mehr mit ihnen sprechen und sie nicht mehr sehen. Keinen. Ich will mir meinen Neubeginn nicht vermasseln. Ist das zu viel verlangt? Was immer du an diesem Punkt für Ideen hast, lass dir einen Rat geben. Jammere nicht. Ich erzähl dir immer alles. Warum eigentlich? Du kehrst es immer gegen mich. Es ist ein interessantes Phänomen. Für Mörder zum Beispiel ist es ungemein schwierig, die Klappe zu halten. Ich habe eine Dokumentation gesehen. Sie wollen reden. Sie legen Geständnisse ab. Es frisst an ihnen. Es hat an dir gefressen. Mir hast du es gebeichtet. Aber das genügt nicht. Du musst es ihnen beichten. Ja, ich vergaß. Du hast nur mein Wohlbefinden im Auge. Das sind so Spielchen, die du treibst. Erpresserspielchen. Jetzt, wo du es sagst, fahr mit der U-Bahn ins Büro da drüben. Hat sich's die ganze Zeit nur um das eine gedreht? Mein Geld? Gott, jetzt glotz nicht so bestürzt. Wie viel willst du? 20.000? Nein. Nein! Danke, Josie. Das sind ja große. Wir haben uns ja auch ewig nicht gesehen. Seit? Seit sie mich gefeuert haben. Und, bei dir weiter alles okay? Ich überlege, ob ich mich um einen Job in der Zentrale bewerben soll. In der Personalabteilung. Ich brauche nur eine überzeugende Empfehlung vom Boss, aber das ist zu machen. Wie? Hast du ein Druckmittel? Hat er bei den Spesen getrickst? Pornoseiten auf seinem PC. Du steckst dahinter. Ich bin dazu gezwungen worden. Ja, sicher. Christine, Ich habe ein echtes Problem. Freut mich zu hören. Ich weiß nicht mehr ein noch aus. Ich weiß nicht, mit wem ich darüber reden soll. Muss ja schlimm sein, wenn ausgerechnet ich die Einzige bin. Ich werde bedroht. Dann geh zur Polizei. Es ist eine Art Erpressung. Du spannst einen ja auf die Folter. Ich bin kein schlechter Mensch. Ich habe das nicht verdient. Dass ich so unter Druck stehe, sowas zu tun wie mit dir. Das habe ich nicht gewollt. Das muss aufhören. Sagst du mir jetzt, worum es geht bei der Sache? Ich werde dir ein Geheimnis anvertrauen. Weißt du, wie ich vorgehe, wenn ich etwas machen muss? Ich rede mir ein, dass es bereits geschehen ist. Vergangenheit. Und wenn es dann soweit ist, dass ich es tun muss, fällt es mir leicht, weil es mehr wie ein Sich-Erinnern ist, nicht wie etwas tatsächlich tun. Mit der Methode bringe ich alles fertig. Kannst du mir folgen? Hör mal, ich bin hierher gekommen, weil ich neugierig war. So, und jetzt gehe ich, weil mir für sowas meine Zeit zu schade ist. Für dich sowieso. Ich habe mich getäuscht in dir. Ich habe dich für ein armseliges, bemitleidenswertes Geschöpf gehalten. Ruf mich bloß nicht wieder an, ja? Und falls doch, lege ich sofort auf, wortlos. Kapiert? Mach dir keine Sorgen. Ich bin fertig mit dir. Du bringst es nicht. Genau wie alle anderen. Mich ausgenommen. In dem Fenster hier hast du einen fantastischen Blick. Man sieht praktisch die Themse. Oh, noch so ein kapitaler Whisky. Willst du mich betrunken machen? Ja. Ich frag lieber nicht, warum. Soll ich das Fenster schließen? Können wir essen? Ja. Ist das ein Rezept deiner Mutter? Ja. Ist sie eine gute Köchin? Ja. Man kann es mit der Einsilbigkeit auch übertreiben. Vor allem, wenn man kein Teenager mehr ist. Köstlich. Ich habe das Geld dabei. Tatsächlich? Gebrauchte Scheine hoffentlich. Keine zusammenhängenden Nummern. Wie ich sie von der Bank bekommen habe. 20.000. Einfach so abgehoben. Ganz ehrlich, Josie. Du bist ein echter Treffer. Ist? Danke. Ich hatte nicht erwartet, dass du kochst. Das Geld habe ich im Rucksack. Ich könnte die Daumenschrauben weiter anziehen. Dich um dein restliches Geld erleichtern. Oder alternativ dich bestimmte Dinge für mich tun lassen. Kleine, durchaus interessante Unternehmungen. Interessanter als alles bisherige. Ist dir der Gedanke schon mal gekommen? Ich bin ja nicht dumm. Was ist denn los mit dir, Josie? Schon komisch. Es kommt wirklich immer anders, als man denkt. Ich konnte mir zu Anfang des Abends gar nicht vorstellen, dass wir miteinander sprechen würden. Und worüber? Ich werde dich vermissen. Hast du vor, England zu verlassen? Um mir zu entrinnen? Ich will dir jetzt das Geld zeigen. Oh, wunderbar. Willst du es nicht in die Hand nehmen? Das ist wirklich alles für mich? Jetzt sag nur nicht, es macht dich nicht an. Oh doch, es macht mich an. Besten Dank. Ist dir schwindelig? Oh, Alkohol vertrage ich fabelhaft. Ich lalle nicht, ich falle nicht. Ich bin nur plötzlich weg, geräuschlos. Es kündigt sich schon an. Lass alles stehen. Ich räume gleich ab. Setz dich bequemer. Komm. Oh, entschuldige. Mach doch nichts. Du hast ja noch gar nichts gegessen. Setz dich und iss. Nein, danke. Warum? Ist es vergiftet? Ja. Und dann? Wohin soll's denn gehen? Das habe ich mir oft zu Recht fantasiert. Wie ich irgendwohin entschwinde, ein neues Leben beginne. Aber man schleppt seine Toten eben hinter sich her. Wie große, hässliche, hüpfende Ballons. Man kann die Schnur nicht durchschneiden, es gelingt einfach nicht. Gesagt hast du was anderes, dass man Schluss machen kann mit einem schlechten Gewissen, mit Selbstvorwürfen. Ich hab gelogen. Das glaub ich dir nicht. Doch. Das sagst du jetzt nur. Ich muss pausenlos an meine Tochter denken. Halt doch deine Klappe. Ich sehe sie. Ich sehe in den Schlafwiege. Ich rieche ihr Haar. Ich hasse dich. Wie hast du es denn gemacht? Im Whisky? Im Whisky? Im Wein? Im Essen? In allem. Das nennt man Risikominimierung. Ist das wirklich wahr? Ja. Dann sag jetzt mal. Hast du ihn gestoßen, deinen Bräutigam? Nein. Er ist einfach gefallen vor den Lieferwagen? In meiner Erinnerung war es ein Unfall. Dann wäre ich dein erstes Opfer. Und das nur, damit ich deine Familie nicht anrufe? Nein. Weil du mich erpresst hast. Bildest du dir wirklich ein, ich will dein Geld? Gib mir was zu trinken. Wein. Hast du vor zu bleiben? Bis zum Ende? Ja. Was für ein hochkomplizierter Weg, sich umzubringen. Das tust du ja gar nicht. Für dich ist es doch zweifelsohne günstiger, wenn ich es tue. Mord. Denk nur mal an die Nächte, in denen du schweißgebadet aus dem Schlaf auffährst. Bist du eigentlich abergläubisch? Nein. Ach was, natürlich bist du's. Wenn du erst bewusstlos bist, stülpe ich dir eine Plastiktüte über den Kopf. Und ich schreibe eine Mitteilung auf deinem Computer und schicke sie an die Adresse, unter der du mich gefunden hast. Der Grund, aus dem du dich umgebracht hast, war das Kind. Du konntest damit nicht mehr weiterleben. Wenn du wüsstest, wie recht du hast. Teller und Gläser nehme ich mit. Niemand weiß von unserer Verbindung. Ich komme gar nicht erst ins Spiel. Außerdem werden sie nicht in dem Fall herumstochern. Warum sollten sie? Eben warum? Tja, zu gut geplant. Alles. Und das Geld? Warum hast du dir die Mühe gemacht, es hierher zu bringen? Ich wollte, dass du es vor Augen hast. Claire? Ja? Selbst wenn ich es noch aufhalten könnte, hätte ich Angst. Angst vor dir. Ja. Hilf mir. Ich wische es nachher auf. Das hier ist die Plastiktüte. Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Bist du das? Josie, mein Engel, bist du's? Alles ist gut hier. Alle lieben dich. Alles vergeben und vergessen. Brauchst dich nicht zu sorgen, Josie. Josie? Josie, du bist es doch? Na bitte. Wer sagt's denn? Geständnisse. Ein Hörspiel von Melissa Murray. Aus dem Englischen von Hubert von Bechtolsheim. Die Rollen und ihre Darsteller waren Josie, Alexandra Henkel, Claire, Bettina Engelhardt, Christine, Judith Rosmeier, Mary, Sigrid Burkholder, Neil, Il-Yong Kim, Mark, Martin Bross, Boss, Jochen Kollender, Josies Mutter, Leslie Morton. Technische Realisation Theresia Singer. Regieassistenz Philine Fellhagen. Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2005. Dramaturgie und Redaktion Georg Büren.